Erster Gott sagte zu Mose, geh zum Pharao. Ich habe sein Herz hart gemacht. Ich will meine Wunder zeigen. Zweiter, erzähle deinen Kindern von meinen Wundern. Dann wisst ihr alle, dass ich Gott bin. Dritter, Mose und Aaron gingen zum Pharao. Sie fragten, wann willst du Gott endlich gehorchen? Lass sein Volk gehen. Vierter, wenn du sie nicht gehen lässt, kommen morgen Heuschrecken in dein Land. Fünfter, sie werden das ganze Land bedecken. Sie fressen alles, was nach dem Hagel noch da ist. Sechster, sie kommen in alle Häuser. So etwas gab es noch nie in Ägypten. Dann ging Mose weg. Siebter, die Diener des Pharao sagten, lass die Leute gehen. Siehst du nicht, dass Ägypten kaputt geht? Achter, Mose und Aaron kamen zurück zum Pharao. Er sagte, geht und dient eurem Gott. Aber wer geht mit? Neunter, Mose sagte, wir nehmen alle mit. Unsere Kinder, unsere Alten und unsere Tiere gehen mit. Zehnter, der Pharao sagte, Gott sei mit euch, wenn ich euch gehen lasse. Ihr plant etwas Böses. Elfter, nein, nur die Männer dürfen gehen. Dann schickte er sie weg. Zwölfter, Gott sagte zu Mose, strecke deine Hand über Ägypten aus. Dann kommen die Heuschrecken. Dreizehnter, Mose hob seinen Stab. Gott schickte einen Wind aus dem Osten. Am Morgen waren die Heuschrecken da. Vierzehnter, sehr viele Heuschrecken kamen über ganz Ägypten. So viele gab es noch nie. Fünfzehnter, sie bedeckten das Land. Man sah den Boden nicht mehr. Es blieb nichts Grünes an den Bäumen. Sechzehnter, der Pharao rief Mose und Aaron schnell. Er sagte, ich habe gegen Gott und gegen euch gesündigt. Siebzehnter, bitte vergebt mir noch einmal. Betet zu Gott. Er soll diese Plage von mir wegnehmen. Achtzehnter, Mose verließ den Pharao und betete zu Gott. Neunzehnter, Gott schickte einen starken Wind aus dem Westen. Der Wind wehte die Heuschrecken ins Meer. Zwanzigster, aber Gott machte das Herz des Pharao hart. Er ließ die Israeliten nicht gehen. 21. Gott sagte zu Mose, strecke deine Hand zum Himmel. Es wird dunkel in Ägypten. 22. Mose streckte seine Hand aus. Es wurde 3 Tage lang ganz dunkel in Ägypten. 23. Die Menschen konnten sich nicht sehen. Aber die Israeliten hatten Licht in ihren Häusern. 24. Der Pharao rief Mose. Er sagte, geht und dient Gott. Eure Kinder dürfen mit. Aber eure Tiere bleiben hier. 25. Mose sagte, du musst uns Tiere für die Opfer geben. 26. Unsere Tiere müssen auch mitgehen. Wir brauchen sie für unseren Gott. 27. Aber Gott machte das Herz des Pharao hart. Er wollte sie nicht gehen lassen. 28. Der Pharao sagte, geh weg. Wenn ich dich wiedersehe, musst du sterben. 29. Mose sagte, du hast recht. Ich werde dich nicht mehr sehen.